Zur Polizei, sondern ihre Scheißtabletten. Mein Problem ist auch nicht die Leipziger Polizei, sondern ihre Scheißtabletten. Umdrehe, da geht bei mir so ein Motor an, ja, dann kann ich bei eurem Rhythmus spielen.